sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im April 2024 beginnen wir mit dem Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Seuchen bzw. Pandemien, insbesondere in Lateinamerika, kommen dann zu pestizidfreien agrarökologischen Gemeinden in Südtirol, von da zu Umverteilen und Rassismus, ehe wir die Situation in den ostdeutschen Bundesländern für die Zivilgesellschaft betrachten. Und abschließend ordnen wir die KI, also künstliche Intelligenz, ein. Unser erster Artikel ist aus der Graswurzelrevolution, der monatlich erscheinenden anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster und erschienen in ihrer April-Ausgabe. Eine aktuelle, etwas längere Analyse zu Kapitalismus und Pandemien. Die Palmölseuche. Palmölproduktion in Lateinamerika und die Ausbreitung der Chagas-Krankheit. Während der Corona-Pandemie ist vielen Menschen bewusst geworden, dass der kapitalistische Raubbau an der Natur das Artensterben befeuert und die Seuchengefahr erhöht. Eine aktuelle Analyse von Graswurzel-Autor Martin Baxmeier. Nun gut, nehmen wir zwei Beispiele für das Entstehen von Seuchen, willkürlich herausgegriffen. Während der britischen Herrschaft über den indischen Subkontinent trieben die Kolonialherren Einheimische in die Mangrovenwälder der Sundarbans, heute Bangladesch, um Reisfarmen anzulegen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte kaum jemand die unwegsamen Wälder betreten. Nun gerieten die dort lebenden Menschen in Kontakt mit Bakterien, die im Brackwasser lebten. Diese mutierten, passten sich an die unerwarteten Wirtstiere an und haben seither 7 Pandemien ausgelöst. Sie erhielten den Namen Cholera. Ein anderes Beispiel: Im Kongo ließen die belgischen Kolonisatoren Eisenbahnen bauen und ganze Landstriche besiedeln. Sie urbanisierten das Land. Dadurch gelang es den Lentiviren, mit denen die einheimischen Makaken infiziert waren, sich immer besser an den menschlichen Körper anzupassen. Aus den Lentiviren der Makaken wurde schließlich HIV. Gängige Konjunkturen zum Trotz geht es bei diesen Beispielen, denen sich leicht weitere hinzufügen ließen, ausnahmsweise nicht um die Folgen kolonialer Herrschaft, sondern um etwas Grundsätzliches. Zerstörerische Eingriffe in den Naturhaushalt erhöhen die Seuchengefahr. Bricht durch menschliches Fehlverhalten und Versagen eine Seuche aus, vielleicht gar transkontinental, nehmen auch alle anderen Seuchen an Gefährlichkeit dramatisch zu. Es war eindrucksvoll zu erleben, wie während der Corona-Pandemie zur besten Sendezeit plötzlich der Zusammenhang von Umweltzerstörung und Seuchengefahr in aller Deutlichkeit hervorgehoben wurde. Ein Zusammenhang, der in Fachkreisen zwar seit langem bekannt ist, auf den hinzuweisen aber bis dahin offenkundig als unpopulär galt. Dieser Sinneswandel wird nur zum Teil damit zu erklären sein, dass die Seuche mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Ausgangspunkt auf einem chinesischen Wildtiermarkt nahm, auf dem Tiere auf engstem Raum feilgeboten wurden, die sich in freier Wildbahn nie begegnet wären und der Kontakt zwischen Mensch und Tier eng ist. Ein Ende 2024 im Auftrag der Republikanischen Partei in den USA nach 4 Jahren Arbeit präsentiertes Gutachten, die Demokraten präsentierten bei gleicher Gelegenheit ein Gegengutachten, das sich erneut bemühte, die These stark zu machen, das Virus sei aus einem Labor in Wuhan entwichen, hat schlüssige Beweise nicht vorlegen können. Der Grund für die überraschende mediale Gegenwart längst erwiesener Fakten über den Zusammenhang von Ökologie und Virologie war wohl, dass die Bedrohung durch Corona jegliche Schönfärberei für den Moment als unzulässig erscheinen ließ. Der Schutz sogenannter biodiverser Pufferzonen, die verhindern sollen, dass sich in einer von Menschenhand immer weiter zerstörten Natur nur mehr sogenannte Generalisten durchsetzen, solche Arten also, die mit unterschiedlichen, zum Teil extremen Lebensräumen, wie etwa einer Großstadt, mühelos zurechtkommen und entsprechend extrem gefährliche, resistente Generalistenviren übertragen, war plötzlich kein lässlicher Luxus mehr, sondern Grundvoraussetzung menschlichen Überlebens. Alle Warnungen verpufften wie Rauch im Winde. Die Zerstörung von Regenwäldern, urbane Flächenversiegelungen und die Überbeanspruchung des Bodens haben ein noch nie gekanntes Ausmaß erreicht. Umso bedrohlicher wirkt der Umstand, dass es noch nicht einmal neue Krankheiten sein müssen, die durch das Sture weiter wie bisher zu globalen Gefahren werden können. Auch längst bekannte Erreger profitieren von der fortgesetzten Zerstörung der Natur. Selbst Menschen, die sich beruflich mit Lateinamerika beschäftigen oder das Land häufig bereisen, ist die Chagas-Krankheit oft unbekannt. Sie gehört zu den sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten, Neglected Tropical Disease, kurz NTD. Eine Liste der Weltgesundheitsorganisation, WHO, umfasst 21 solcher Krankheiten, zum Teil mehrere unter derselben Rubrik. Zu ihnen gehört etwa die fürchterliche Krankheit NOMA, Wangenbrand, die das Gesicht kleiner Kinder entstellt und in 90% der Fälle tödlich ist. NOMA kam erst 2023 auf Drängen Nigerias auf die Liste der WHO. Des Weiteren finden sich dort Krankheiten wie die Lepra, das Dengue-Fieber oder solch alte Bekannte wie die Tollwut. Wer denkt, bei den NTDs handelt es sich um medizinische Exoten, Krankheiten, an denen in irgendeinem verlorenen Winkel der Welt ein paar hundert Menschen litten, kann sich von der Chagas-Krankheit eines Besseren belehren lassen. Im Jahre 2024 litten in Lateinamerika 15 Millionen Menschen an dieser lebensbedrohlichen Krankheit. Weitere 30 bis 40 Millionen waren akut gefährdet. In Bolivien ist nach Angaben des Tropeninstituts Hamburg womöglich ein Viertel der Bevölkerung infiziert. Übertragen wird Chagas vor allem durch drei Arten von Raubwanzen, blutsaugende Insekten, von denen eine auf den unschönen Namen Kissing Bug, küssende Wanze, hört, weil sie die Angewohnheit hat, ihre Opfer ins Gesicht zu stechen. Diese Wanzen nisten im Allgemeinen in Mauerritzen und Strohdächern, aber auch im Fall von Haus- und Nutztieren. Allein die Art ihrer Habitate macht bereits deutlich, wie alle NTDs ist die Chagas-Krankheit eine klassische Arme-Leute-Krankheit. Sie wütet bisher vor allem in ländlichen Regionen Lateinamerikas und verläuft in drei Phasen. Nach einer ein- bis zweiwöchigen Inkubationszeit entwickeln infizierte Symptome wie Fieber, Schwellung der Lymphknoten, Übelkeit, Anämie und eine verräterische Schwellung der Einstichstellen. Zu diesem frühen Zeitpunkt ließe sich die Krankheit theoretisch noch bekämpfen. Oft wird sie jedoch nicht oder zu spät erkannt. Außerdem stehen zur Behandlung der Chagas-Krankheit bis heute nur zwei Medikamente zur Verfügung, die derart grausige Nebenwirkungen haben, dass sie ausschließlich stationär verabreicht werden können. In der nun folgenden Latenzphase, die mehrere Jahre andauern kann, sind die Opfer symptomfrei. In dieser Zeit gelangen die Erreger, einzellige Lebewesen, sogenannte Protozoen, in sämtliche Organe des Körpers. Bricht die Krankheit in ihrer dritten Phase dann als chronische Infektion endgültig aus, schädigt sie vor allem das Herz, den Darm und, besonders furchterregend, die Nerven und das Gehirn. Die Schädigung kann zu Demenz und völliger Idiotie führen. Eine nennenswerte medizinische oder pharmakologische Forschung zur Chagas-Krankheit, zumal in den reichen Ländern des Nordens und Westens, existiert nicht, weil sie als nicht profitabel gilt. Auch sich vor einer Infektion zu schützen, ist nicht leicht. Auf der Homepage des Auswärtigen Amtes findet sich die erheiternde Empfehlung, den Kontakt mit blutsaugenden Wanzen zu meiden. Ganz so, als seien sie Kuscheltiere, die man vor dem Einschlafen streicheln würde. In den armen Regionen Lateinamerikas haben sich Moskitonetze als brauchbarer Schutz erwiesen. Neue Erkenntnisse, die in Deutschland vor allem die Buko-Pharma-Kampagne bekannt gemacht hat, lassen nun allerdings einen bedrohlichen Zusammenhang zwischen Ausbreitung der Chagas-Krankheit und der Intensivierung der Palmölproduktion in Lateinamerika erkennen. Nimmt man den Weltmarkt als Ganzes in den Blick, so ist die Palmölproduktion in Lateinamerika noch unbedeutend. 85% des globalen Bedarfs werden von nur zwei Ländern gedeckt, Indonesien und Malaysia. Als sich innerhalb der wirtschaftlichen und politischen Eliten schlussendlich die Erkenntnis durchsetzte, dass wirtschaftliche Wachstum durch den Verbrauch fossiler Ressourcen nicht ewig weitergehen könne, erschien Palmöl im Zuge der sogenannten Dekarbonisierung als hoffnungsvolle Alternative. Ein nachwachsender pflanzlicher Rohstoff, der im globalen Süden massenhaft hergestellt werden konnte und als Biodiesel den alten Treibstoff ersetzen sollte. Sogar von einer ökologischen und nachhaltigen Wende in der Energiepolitik wurde geträumt. Inzwischen ist der Ruf gründlich ruiniert. Die Zerstörung riesiger Regenwaldflächen in Indonesien und Malaysia haben Palmöl vom Erlöser zum Schreckgespenst werden lassen. Regierungen und Firmen in Lateinamerika versprechen nun, alles besser zu machen. In Brasilien, Ecuador, Guatemala, Honduras, Peru, vor allem aber in Kolumbien, das sich zum Spitzenreiter unter den amerikanischen Palmölproduzenten gemausert hat, soll sie endlich Wirklichkeit werden. Die ökologisch unbedenkliche Gewinnung eines sauberen Brennstoffs. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Um Palmöl profitbringend anzubauen, braucht es große, zusammenhängende Flächen, die nicht durch zahllose Eigentumstitel zerhackt sind. Solche Flächen bietet auch in Lateinamerika eigentlich nur frisch gerodeter Regenwald. Es ist daher eine bestenfalls gewagte Behauptung, wenn PolitikerInnen und Politiker die Palmölproduktion als Alternative zur allgegenwärtigen Viehzucht preisen, die bisher die Hauptverursacherin der Entwaldung in Lateinamerika war. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung förderte den Palmölanbau sogar als eine Alternative zu Coca. Bearbeitet werden die gewaltigen Palmölplantagen von kleinbäuerlichen Familien, die relativ kleine Parzellen bewirtschaften und stets abhängig bleiben von den Besitzerfirmen, da Palmölproduktion nur in der Masse Gewinn bringt. Darüber hinaus hängt ihre Bezahlung ab von schwankenden Weltmarktpreisen. Bei den Besitzerfirmen handelt es sich oft um Strohfirmen, multinationale Konzerne oder europäische, US-amerikanische und chinesische Investoren, die, eng verfilzt mit der korrupten nationalen Politik und dem organisierten Verbrechen, bestehendes Recht beugen oder brechen und abgezogen werden, wenn sich Widerstand regt. In Deutschland bekannt wurde 2015 der sogenannte Melker-Skandal. Der tschechisch-US-amerikanische Investor Dennis Melker hatte sein Geld mit Palmölproduktion in Malaysia gemacht und wollte auf den peruanischen Markt vordringen. Immerhin gehört der Palmölsektor noch immer zu den am schnellsten wachsenden Wirtschaftsbereichen des Landes. Über ein undurchsichtiges Geflecht aus Tochterfirmen ließ Melker die einheimische Bevölkerung der Gemeinde Santa Clara in der Ucayali-Region enteignen und den dortigen Regenwald illegal abholzen. Die Betroffenen zogen vor Gericht und es bestanden gute Aussichten, dass es zu einem Schuldspruch kommen würde. Einige Tage vor dem Urteil stieß Melker dann einfach seine Tochterfirmen ab und zog sich aus Peru zurück. Er ist bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die durch ihn angerichteten Umweltzerstörungen freilich blieben. Wie die Entwicklung der Palmölproduktion in Lateinamerika weitergehen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Wirtschaftlich wird Palmöl zurzeit von zwei gegenläufigen Entwicklungen in die Zange genommen. Zum einen hat die vor allem in Europa massiv forcierte E-Mobilität mit all ihren neuen lügenhaften Versprechen das Interesse an Biodiesel stark sinken lassen. Zum anderen drängt in den reichen Ländern des Nordens und Westens die politische Rechte entgegen aller Vernunft auf die Rückkehr zu fossilen Brennstoffen. Noch allerdings sind die Wachstumsraten bei den Palmölprodukten in Lateinamerika beachtlich. Neben der Schädigung des Klimas und der Zerstörung der Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung ist die massive Zerstörung unberührten Regenwalds für sich genommen schon eine unzumutbare Erhöhung der Seuchengefahr, da neue und bisher unbekannte Erreger freigesetzt werden können. Aber es kommt noch schlimmer. Wo immer in den vergangenen Jahren in Lateinamerika neue Palmölproduktionsstätten aufgebaut oder bestehende Kapazitäten vergrößert wurden, stieg die Zahl der Infektionen mit der Chagas-Krankheit auf signifikante Weise. Es war dabei gleichgültig, in welchem Land die Produktion angekurbelt wurde. Immer galt die Gleichung, mehr Palmöl gleich mehr Chagas-Infektionen. Die Gründe sind naheliegend. Offenbar bieten Palmöl-Monokulturen den Überträgerwanzen blendende Lebensbedingungen, da sie in derartigen Wüsten der Biodiversität keine natürlichen Feinde mehr zu fürchten haben. Die hohe Verdichtung kleinbäuerlicher Ansiedlungen sorgt dafür, dass ihnen auch die Wirtstiere nicht ausgehen, seien diese nun vier- oder zweibeinig. Es gibt Anzeichen, dass die Wanzen über die Produktions- und Lieferwege des Palmöls auch in den städtischen Raum gelangen. Dort richten sie weiteren Schaden an, da sie keineswegs nur landwirtschaftliche Nutztiere befallen, sondern auch Hunde, Katzen und Ratten, steht ihnen der Weg in städtische Privatwohnungen ebenfalls offen. Unter diesen Umständen dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Chagas-Krankheit aufhört, eine Angelegenheit armer Leute zu sein. In T.C. Boyles 2023 auf Deutsch erschienenem dystopischen Roman Blue Skies wütet sie bereits in den USA. 2023 zählte man bei hoher Dunkelziffer 4,6 Millionen Dengue-Fiebererkrankungen, ein historischer Rekordwert. 2024 lag die Zahl der Erkrankten bis April bereits bei 7,6 Millionen, darunter 3000 Tote. Das gefürchtete Dengue-Fieber bricht in Lateinamerika alle Infektionsrekorde. Nun droht Chagas zum nächsten Kandidaten für eine kontinentale Pandemie zu werden. Die Krankheit ist tatsächlich zur Palmölseuche geworden. Wer die Vielfalt des natürlichen Lebens auf dieser Erde sehenden Auges zerstört, erhöht die Seuchengefahr. Wer Armut, Elend und soziale Ungerechtigkeit verschärft, erhöht die Seuchengefahr. Wer Waffen in Kriegsgebiete liefert und den Hunger in der Welt wachsen lässt, erhöht die Seuchengefahr. Im Jahr 2021, mitten in der Corona-Pandemie, wagte der Immunologe Stefan H. Kaufmann einen wissenschaftlich begründeten Blick in die Zukunft und versuchte einzuschätzen, welchen Folgen diese Pandemie wohl auf andere Seuchen der Welt haben würden. Kaufmann ist ehemaliger Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin, war an der Entwicklung eines verbesserten Impfstoffs gegen die Tuberkulose beteiligt und ist einer der führenden deutschen Experten zum Thema. Es lohnt, seine Prognose im Wortlaut zu zitieren, zumal sich bereits abzeichnet, dass die Wirklichkeit seine Befürchtungen noch übertreffen wird. Zitat: Infolge des Ausbruchs des neuen Erregers wurde verständlicherweise ein Großteil der weltweiten Gesundheitsressourcen auf die Bekämpfung der Pandemie ausgerichtet. Dadurch hat sich, von der Weltöffentlichkeit weitgehend unbemerkt, die bereits zuvor dramatische Lage in Bezug auf die drei großen Seuchen, HIV, Malaria und Tuberkulose, sowie die vernachlässigten Krankheiten rasant verschlechtert. So zeigt die Modellierung, wie katastrophal sich die Folgen der Pandemie auswirken könnten. Allein an der Tuberkulose würden 2025 über 6 Millionen Menschen zusätzlich erkranken und 1,4 Millionen versterben. Ein anderes Modell errechnet, dass eine Unterbrechung der antiretroviralen Therapie über 6 Monate, wie sie durch überlastete Gesundheitssysteme und andere Faktoren während der Pandemie zustande kam, für 500.000 zusätzliche Todesfälle durch HIV verantwortlich wäre. Für die Malaria wäre sogar eine Verdopplung der Todesfälle bei einem Zusammenbruch der Versorgung auf 770.000 Todesfälle zu befürchten. Das sind erschreckende Zahlen, die verdeutlichen, in welchen Teufelskreis wir geraten sind. Während gegen Covid-19 innerhalb eines Jahres wirksame Impfstoffe entwickelt wurden, droht die Pandemie uns in der Bekämpfung der drei großen Seuchen um Jahrzehnte zurückzuwerfen. Zitat Ende. Wir sollten den Mut haben, den ganzen Wahnsinn ins Gesicht zu blicken, wenn wir politisch handlungsfähig bleiben wollen. Die neue Normalität nach Corona war nichts weiter als der alte Wahnsinn. Es ist sonderbar, wie viele Menschen bereit sind, sich einem falschen und verdrehten Trost hinzugeben, nur um die eigene Angst zu bändigen. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist nicht der Tag am nächsten. Ich lade skeptisch Leserinnen und Leser ein, einen Blick auf die Zifferblättern ihrer Ohren zu werfen. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist die Nacht am tiefsten. Das ist alles. Von den Konsequenzen der Agroindustrie kommen wir zu einem regionalen agrarökologischen Projekt in Südtirol. Aus der Zeitschrift Ökologie und Landbau kommt dieser Artikel. Und die Ökologie und Landbau bezeichnet sich selbst als Vordenkermedium für eine ökologische Agrar- und Ernährungskultur und erscheint seit 1977. Zurzeit erscheint sie dreimal monatlich, das heißt, dieser Artikel ist aus der April-Mai-Juni-Ausgabe. Mals als Modell. Die Südtiroler Bürgerbewegung Der Malzer Weg hat mit ihrem Kampf für eine pestizidfreie Gemeinde agrarökologische Geschichte geschrieben. Sie zeigt, dass sich der Streit mit der Agrarindustrie und ihrer politischen Lobby lohnt und sich positiv auswirkt. Der Vinschgau war und ist, wie viele landwirtschaftliche Zonen Südtirols, trotz seiner Höhe seit den 1980er Jahren von agroindustriellen, exportorientierten Apfelanbau geprägt, welcher mit hohem Pestizideinsatz verbunden ist. Der ständige Höhenwind in diesem Gebiet führt zu einer nicht kontrollierbaren Abdrift und Verbreitung der Wirkstoffe. Das wachsende Bewusstsein der Bevölkerung des Oberwinschgaus für die gesundheitlichen Belastungen durch den starken Pestizideinsatz führte bereits am Ende der 1990er Jahre zu zahlreichen Veranstaltungen und Initiativen. Mit großer Beteiligung führte die 2013 gegründete Bürgerbewegung Der Malzer Weg im Jahr 2014 ein Bürgerbegehren für eine pestizidfreie Gemeinde durch. Ihm stimmten bei 70% Wahlbeteiligung 76% der Teilnehmenden zu. Pestizidfreiheit wurde als Primärziel zur Sicherung der Gesundheit benannt. Darüber hinaus aber fokussierte sich der Malser Weg auf eine ökologische, soziale, ökonomische, politische und kulturelle Transformation unter starker Einbeziehung der lokalen Bevölkerung. So wurde 2016 als wirtschaftlicher Arm der Bewegung die Bürgergenossenschaft Oberwinschgau gegründet. Sie will die vielfältigen Potenziale und Ressourcen des Tals einsetzen, um regionale Kreisläufe und lokale Wertschöpfung zu stärken. Wir bieten Dienste an, die keiner mehr macht, und versuchen, lokale Infrastrukturen weiter zu erhalten, heißt es auf der Webseite der Genossenschaft. Unter ihren rund 200 Mitgliedern befinden sich Hotelierinnen und Hoteliers, UnternehmerInnen, rund 40 ProduzentInnen, Kundschaffende und Privatpersonen. Die Genossenschaft bietet Beratung an und fördert Netzwerke und Initiativen in vielen Bereichen. Sie betreibt Märkte, eine Biodorf-Sennerei, ein Kulturcafé und ein Streuhotel. Der Begriff steht für eine Hotelstruktur mit verschiedenen Wohneinheiten in sanierten Wohnungen im historischen Städtchen Glurns, der kleinsten Stadt Italiens. Je mehr wir Beispiele eines solidarischen, eines nachhaltigen Wirtschaftens in der Region Wirklichkeit werden lassen, desto zukunftsfähiger wird unsere Region und desto mehr zeigen wir, dass der nötige Wandel möglich ist, sagt Armin Bernhard, das 2023 verstorbene Vorstandsmitglied der Genossenschaft. Parallel zur Bürgergenossenschaft entstand die Sozialgenossenschaft Vinterra. Sie baut Biogetreide und Biogemüse an, verarbeitet es und beliefert damit regionale Abnehmer. Ihr Ziel ist es, damit im Winschgau attraktive, rentable und zukunftsfähige Arbeitsplätze für benachteiligte Menschen zu schaffen. Bekannt gemacht haben den Malzer Weg allerdings weniger diese positiven Ansätze der Transformation als der engagierte und ausdauernde Kampf gegen den Pestizideinsatz im Südtiroler Obstbau, die mächtige Agrarindustrie und ihre politische Lobby, verbale und physische Bedrohungen und Attacken, Verunglimpfungen und existenzbedrohende Gerichtsprozesse waren die Antworten dieser Macht. Eindrücklich stellte dies der Film »Das Wunder von Mals« von 2018 dar. Höhepunkt der Auseinandersetzung war die Strafanzeige, die 1.372 Obstbäuerinnen und Obstbauern, zwei Obstkonzerne, der Südtiroler Bauernbund und der zuständige Landesrat wegen übler Nachrede, Verunglimpfung und unrechtmäßiger Verfälschung von Werbeplakaten erstatteten. Betroffen waren das Umweltinstitut München, der Ökom Verlag und dessen Autor Alexander Schiebel. Der sich anschließende Prozess gilt als Deutschlands bekanntestes SLAPP-Verfahren. SLAPP steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation und meint Gerichtsprozesse, mit denen die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft weltweit versuchen, AktivistInnen mundtot zu machen. Der Prozess endete mit einem Freispruch und brachte zudem die Beklagten in den Besitz der Pestizid-Spritzaufzeichnungen von Winschgauer Apfelbauern. Eine Analyse von 681 dieser Giftbücher aus dem Jahr 2017 zeigte, dass von März bis September täglich Pestizide ausgebracht wurden, im Durchschnitt 38 Mal während der Vegetationsperiode, und dass bei 58% aller Spritzvorgänge mehr als ein Pestizid eingesetzt wurde, in einigen Fällen bis zu 9. Flankiert werden diese Anwendungsdaten von Messungen, was an Pestiziden in der Umwelt ankommt. So zeigte eine Untersuchung des Südtiroler Sanitätsdienstes aus dem Jahr 2020, dass knapp die Hälfte von 19 untersuchten öffentlichen Spielplätzen in der Nähe von intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen mit hauptsächlich endokrin aktiven Pestizidrückständen belastet waren. Auch eine aktuelle Studie der Technischen Universität Kaiserslautern gemeinsam mit dem Pestizid Action Network Europe und der Universität Wien belegt die weit verbreitete Pestizidbelastung. Die Probennahme erfolgte an 53 Standorten entlang von 11 Höhentransektoren im Winschgau, dem größten Apfelanbaugebiet Europas. Insgesamt wurden 10 Insektizide, 11 Fungizide und 6 Herbizide nachgewiesen, die überwiegend aus Apfelplantagen stammen. Rückstände fanden sich sogar auf Almwiesen in 2300 Metern Höhe. Vorausgegangen war dem ein Pilotprojekt des Umweltinstituts München, das bereits 2018 auf diese großräumigen Verfrachtungen aufmerksam machte. Im Februar 2024 erklärte das oberste Verwaltungsgericht Italiens, der Staatsrat im Namen des Volkes, die Umsetzung des Bürgerbegehrens von 2014 durch die Gemeinde Mals für unzulässig. Sollen nun die mächtigen Gegner den Kampf von David gegen Goliath gewonnen haben? Nach vielen Jahren des Kampfes und der Entwicklungsarbeit sind viele PionierInnen des Malzers Weg müde. Einige haben sich zurückgezogen, was angesichts der Heftigkeit und Existenzbedrohung der Konflikte verständlich ist. Doch Konflikt ist, wie wir aus der Geschichte wissen, das Feuer unter dem Kessel von Demokratie und sozialem Wandel. Der Malzer Weg hat durch die Unterstützung zahlreicher namhafter AkteurInnen von außen eine starke Position in Diskursen um Modelle der Nachhaltigkeit erlangt. So wurde der Malzer Weg im Juni 2023 an der Universität Freiburg mit dem Kant-Almende-Preis ausgezeichnet. Auch in Buch- und Filmdokumentationen sowie in Universitätsseminaren spielt Malz und das, wofür es steht, eine große Rolle und hat zahlreiche Gruppierungen mit vergleichbaren ökosozialen Interessen inspiriert. Vom Landbau kommen wir zu nur noch wöchentlich auf Papier erscheinenden Taz. Digital erscheint sie weiterhin täglich. Nach dem Neuen Deutschland zieht sich eine weitere Zeitung ins Internet zurück. Wir haben aus der Papierausgabe der Wochentaz vom 5. bis 11. April einen Artikel zur Förderung des Rassismus durch fehlende Umverteilung ausgewählt. Umverteilung durch Rassismus. Von den Habenden zu nehmen, damit auch für die Darbenden genug Geld da ist. Das wäre klassische Sozialpolitik. Von der künftigen Regierung ist das nicht zu erwarten. Am Tag nach der Bundestagswahl lag in Berlin tatsächlich ein Hauch von Frühling in der Luft, wetterbedingt. Was aber die politische Wetterlage betrifft, geht Deutschland ungemütlichen Zeiten entgegen. Denn der kleinen großen Koalition, die sich anschickt, das Land zu regieren, mag vieles gelingen. Eins aber sicher nicht, dem steten Aufstieg der AfD etwas entgegenzusetzen. In breiten Schichten der Republik bestünde ein massives Verlangen nach Veränderung, heißt es in Erklärungsversuchen dafür, weil es ja so nicht weitergehe, weil alles immer schlechter werde. Und tatsächlich kann man diesen Unmut in der Bevölkerung verstehen, denn nicht nur die Ärmsten der Armen, sondern auch die Mittelschicht ist von den volkswirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre massiv betroffen. Wobei Mittelschicht hier nicht die Normalklasse, der sich gar nicht so reich fühlenden Millionäre meint, der sich der offensichtlich weltfremde Kanzler in Spe, Friedrich Merz, selbst verordnet, sondern die Klasse der NormalverdienerInnen, die dank einigermaßen sicherer Jobs jahrzehntelang gut über die Runden gekommen sind, die nun aber merken, dass das Geld zum Monatsende auch für sie knapp werden kann. Da sind zum Beispiel die Preise für Energie. Strom war laut dem Statistischen Bundesamt im Januar um 25% teurer als nur 4 Jahre zuvor. Kraftstoffe kosteten über 40% mehr und die Erdgaspreise stiegen sogar um 90%. Ursache für diese Preisexplosion war vor allem Russlands Angriff auf die Ukraine vor 3 Jahren und die Folgen. Ein Blick auf die Kurven der Preisindexe zeigt, dass sie nunmehr seit 2 Jahren auch nahezu stabil sind, also nicht mehr steigen. Für das Groß der Normalbevölkerung ist das allerdings keine gute Nachricht. Im Gegenteil, die Botschaft ist, dass man mit den hohen Kosten leben lernen muss, weil die Preise eben nicht mehr auf das Vorkriegsniveau sinken. Es ist ein anhaltendes Problem ohne Aussicht auf Besserung. Unglücklicherweise sind die Energiepreise keine Ausnahme. Die Mieten steigen seit Jahren. Auch wenn das bei den Bestandsmieten nur langsam durchsteigt, so wissen die Leute, die heute eine Wohnung suchen, dass sie sich wegen der verlangten Mondpreise einfach nicht mehr so viel Raum leisten können wie bisher. Obendrein frisst die anhaltende Inflation den Menschen das Geld aus den Händen. 100 Euro aus dem Februar 2021 sind in Deutschland heute nur noch rund 84 Euro wert. 119 Euro müssten aktuell aufgewendet werden, um den Gegenwert von 100 Euro aus dem Jahr 2021 zu erhalten. Die anhaltende Ebbe in den Portemonnaies der Mittelklasse schreit nach Veränderung, genauer gesagt nach Umverteilung. Ein Konzept dafür wäre die Umverteilung von oben nach unten, von den Habenden zu den Darbenden. Klassische Sozialpolitik also, wie sie alle irgendwie linken Parteien in ihrem Programm stehen haben, dummerweise aber nur dort. Denn praktisch passiert in diesem Bereich seit Jahrzehnten nicht viel, im Gegenteil. Forderungen nach Vermögen oder Erbschaftssteuer oder der Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf ein Level, wie es etwa zu Zeiten von Helmut Kohl als Kanzler noch üblich war, werden stets als erstes fallen gelassen, sobald die Parteien in Regierungsverantwortung kommen. Bestes Beispiel aus der gerade gescheiterten Ampelkoalition ist das Klimageld. Der staatliche Ausgleich durch die Transformation gestiegenen Kosten war einst Kernforderung der Grünen. Kaum aber kam das Bündnis mit der FDP zustande, wurde das Klimageld hinten angestellt. Klar, die umverteilungsfeindlichen Liberalen stellten sich massiv quer. Und einer klarer linken Koalition fehlte schlichtweg die Mehrheit. Aber gerade deswegen hätten Robert Habeck und Co. zeigen müssen, wo der Heizungshammer hängt. Klingt unrealistisch, in vielen Ohren sicher. Tatsächlich ist das nur ein Beispiel für das dramatische Versagen der gesamten Linken. Denn wie einfach Umverteilen sein kann, zeigt sich auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Die extreme Rechte der Republik muss als angebliche Alternative für Deutschland nur laut genug schreien, dass an allem die MigrantInnen schuld sind und deshalb den Flüchtlingen ihre ohnehin minimale Unterstützung gekürzt werden muss. Das wäre der zweite denkbare Ansatz für Umverteilung. Nimm es von den Wehrlosesten und tu so, als würden dadurch die anderen entlastet. Lass sie am besten erst gar nicht ins Land. Und wenn sie schon hier sind, dann schmeiße sie halt raus. Hauptsache, sie kosten kein Geld. Tatsächlich ist die AfD landesweit an keiner einzigen Regierung beteiligt. Wird ihr Begehren ruckzuck Realität. Nicht nur die Union, auch SPD, FDP und selbst die Grünen fordern einen härteren Umgang mit MigrantInnen. Was lehrt das die WählerInnen? Wer die tatsächlich dringend anstehende Umverteilung will, muss rechts wählen. Die AfD und ihren offen zur Schau getragenen Rassismus. Denn wenn sozialer Ausgleich durch Umverteilung von oben nach unten unmöglich ist, dann gewinnt der unsoziale Ausgleich, die Umverteilung durch Rassismus, ganz offensichtlich an Attraktivität. Was umso absurder ist, als Migration auf längere Sicht den Staat nichts kostet, sondern sogar profitabel ist. Rassismus ist keine Erfindung der AfD, er ist latent in weiten Teilen der Bevölkerung vorhanden, doch erst der fatale Schritt von Friedrich Merz und seiner Union zusammen mit FDP und AfD im Bundestag für Abschiebungen und Zurückweisungen an der Grenze zu stimmen, hat ihn hoffähig gemacht. Das Bundestagswahlergebnis spricht Bände, jeder Fünfte stimmte für die Rechtsextremen. Das ist schon schlimm genug, allein es kommt noch schlimmer, denn angesichts der Wahlerfolge müsste es eine Kernaufgabe der kommenden Regierung sein, den Zustrom zu den Rechtsextremen zu begrenzen. Nichts wäre dringender als eine antifaschistische Wirtschaftspolitik, wie sie die Ökonomin Isabel Weber eingefordert hat. Also eine Politik, die die Menschen sich wieder in ihrem Land zu Hause fühlen lässt, ohne dass sie mit dem Finger auf Migranten zeigen. Verantwortungsvoll wäre zum Beispiel eine Politik, die die Autoindustrie und die dort arbeitenden Menschen auf die anstehende Transformation vorbereitet. Denn dies dringt notwendig, aus ökologischen, aber auch volkswirtschaftlichen Gründen. Dass hierzulande jeder siebte Arbeitsplatz von der Autoindustrie abhängen soll, wie Lobbyisten gern behaupten, ist spätestens in Zeiten der Krise kein Zeichen der Stärke mehr. Vielmehr sollte sich das Land aus dieser fatalen Abhängigkeit lösen. Ohne einen behutsam langfristig verfolgten staatlich geförderten Umbau wird die Autoindustrie unweigerlich an die Wand gefahren. Sei es vom Veränderungen verweigernden Management, sei es durch die sich mit Zöllen abschottenden Nationalprotektionisten wie aktuell in den USA oder durch eigenen Fortschritt unabhängiger werdende Märkte wie etwa China. Wenn aber tatsächlich Zehntausende Arbeitsplätze wegfallen werden, ist das nur weiteres Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen. Wie aber soll dieser Wirtschaftszweig zum Umdenken angehalten werden, wenn die Regierung von einer CDU-CSU dominiert wird, der nicht mehr als Technologieoffenheit einfällt? Verantwortungsvoll wäre hingegen eine radikale Klimapolitik, um Katastrophen wie die 2021 im Ahrtal vielleicht nicht komplett zu vermeiden, aber wenigstens etwas eindämmen zu können und die nebenbei Migration begrenzen könnte, wenn sie hilft, die in den kommenden Jahrzehnten unweigerlich fluchtauslösenden Effekte des Klimawandels abzufedern. Nur wie soll das gehen mit einer CSU-dominierten Regierung, die Windräder für eines der größten Übel der Welt hält? Verantwortungsvoll wäre auch eine Bildungsoffensive, die die Lage an den Schulen als das benennt, was sie ist. Ein nationaler Notstand, der nur durch intensivste Förderung und Betreuung, durch kleinere Klassen mit jeweils mehreren LehrerInnen zu bewerkstelligen wäre. Die jedoch gibt es aktuell nicht. Sie müssen ausgebildet werden, was wiederum nur auf eine Art zu bewerkstelligen wäre. Mit einem Sack voll Geld. Nur wie soll das gehen mit einer Union in der Regierung, die alles dafür tut, dass staatliche Integrationsverweigerung politisches Programm bleibt? Hier könnte und müsste eine sozialdemokratische Partei, die sich selbst ernst nimmt, bei den Verhandlungen über ihren Einstieg in die kleine GroKo klar und deutlich den Finger heben. Aber wie soll das gehen bei einer Partei, die zerschlagen am Boden liegt und der nichts besser täte als ein paar erholsame Jahre in der Opposition? Es wird niemanden überraschen, wenn auch in der nächsten Regierung als erstes alle linken Ansätze zu einem gesellschaftlichen Umbau hinten runterfallen. Wie soll es auch anders gehen bei Friedrich, jetzt ist Schluss mit links, Merz, als Kanzler, der zudem von seinen rechten Freunden Druck bekommt, jetzt endlich zu liefern, was er versprochen hat. Schwarz-Rot wird somit den Rechtsextremen nichts entgegensetzen, jedenfalls nichts, was die Sorgen der Mittelschicht mit dem Konzept einer offenen Gesellschaft in Einklang zu bringen vermag. Im Gegenteil, die kommende Regierung wird es zwar sicher nicht so nennen und trotzdem dem Konzept Umverteilen durch Rassismus folgen. Migration wird schon jetzt nahezu ausschließlich als irregulär gelabelt. Das klingt schon fast wie illegal. AsylbewerberInnen sollen gleich an der Grenze abgewiesen werden. Familienzusammenführung, eigentlich ein christlicher Gedanke, wird der Riegel vorgeschoben. Abschiebungen gelten als Ziel an sich und all das, damit unser Sozialstaat die Fremden nicht auf der Tasche legen. Wer davon profitiert, liegt auf der Hand. Und wo bleibt die Hoffnung? Vielleicht bringt der April ja ein bisschen Frühling. Von Umverteilen und Rassismus kommen wir mit den Blättern für deutsche und internationale Politik vom April zu den Konsequenzen der AfD-Wahlerfolge und dem Anbiedern der CDU an die AfD für die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland. Rechte Gewalt, leere Kassen, ostdeutsche Zivilgesellschaft unter Druck. In der Bundespolitik ist das Entsetzen über den Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl noch immer groß. In allen ostdeutschen Flächenländern und in 43 von 48 Wahlkreisen wurde die in weiten Teilen rechtsextreme Partei stärkste Kraft. In Görlitz und im Kreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, erhielt sie beinahe 50% der Stimmen. Und während man in Berlin noch damit beschäftigt ist, angesichts der neuen Kräfteverhältnisse im Bundestag eine tragfähige Koalition zustande zu bringen, weiten die extrem rechten Kräfte ihre Dominanz in vielen ländlichen Räumen Ostdeutschlands weiter ungehindert aus. Was aber bedeutet das für die demokratische Zivilgesellschaft, die sich hier gegen Rechts, für kulturelle Vielfalt und die Rechte von Geflüchteten, Queeren oder behinderten Menschen engagiert? Robert Weiß ist resigniert, als er Ende Februar über die Ergebnisse der Bundestagswahl spricht. Der 32-Jährige lebt im sächsischen Limbach Oberfrohna. Bereits sein halbes Leben engagiert er sich zivilgesellschaftlich in der Kleinstadt, die etwa 15 Autominuten von Chemnitz entfernt liegt. Im vergangenen Jahr hat er mit dem Demokratischen Verein Soziale und Politische Bildungsvereinigung Limbach-Oberfrohna politische Informationsveranstaltungen, Konzerte, Filmvorführungen und Sprachcafés mit Geflüchteten organisiert. Am 23. Februar wählten 41,6% der EinwohnerInnen den Direktkandidaten der hier vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD, Maximilian Krah. Weiß war 16 Jahre alt, als er gemeinsam mit FreundInnen die Bildungsvereinigung gründete. Kurz darauf eröffneten sie einen Kultur- und Veranstaltungsraum, da sie sich im von Rechten dominierten Jugendclub nicht sicher fühlten. Die Doro, wie sie den Ort nennen, hat einen großen Garten und bunte Graffitis an den von Rissen durchzogenen Außenwänden, die mithilfe von Stahlträgern aufrechtgehalten werden. Innen gibt es einen Konzertraum mit Bühne und Bar, der komplett schwarz gestrichen ist. Allein die Türrahmen, die zu einem gemütlichen Nebenzimmer mit Kicker führen, sind weiß. Stellenweise platzt die Lackierung ab oder ist gräulich verfärbt. Sie ist verrußt, wie ein genauerer Blick zeigt. Die Rahmen erinnern daran, was hier vor 15 Jahren passierte. 2010 attackierte ein Neonazi zwei Vereinsmitglieder. Dann zündete er die Doro an, die bis zum ersten Stock ausbrannte. Der Täter wurde unter anderem wegen Brandstiftung, Körperverletzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Der Brandanschlag ist der Höhepunkt der Gewalt, die die Vereinsmitglieder bislang erlebt haben. Als Teenager seien sie ständig von Rechten verprügelt worden, sagt Robert Weiß. Doch auch heute noch halten die Angriffe an. Vor den letzten Landtagswahlen habe jemand ein Fenster des Vereinsheims eingeworfen. Die Shell-Tankstelle am Ort, ein Treffpunkt für Rechtsradikale, meiden viele Vereinsmitglieder, um nicht attackiert zu werden. Ein solches Einschränken der Bewegungsfreiheit für Betroffene von rechter Gewalt sei Ausdruck extrem rechter Dominanzbestrebungen, sagt Heike Radwan, Professorin für Rechtsextremismusforschung mit Fokus auf Ostdeutschland und zivilgesellschaftliche Gegenwehr an der Universität Tübingen. Betroffen davon seien demokratisch engagierte Personen sowie People of Color, migrantische, queere, jüdische und behinderte Menschen. Nicht nur in Limbach-Oberfrohna prägt diese Form rechter Raumnahme den Alltag. Zwickau, Chemnitz, Zittau, da würde ich von extrem rechten Dominanzbestrebungen sprechen, zählt die Expertin für Sachsen auf. Die soziale Dynamik ziele darauf ab, den öffentlichen Raum für alle Personen einzuschränken, die nicht in ein rechtes Weltbild passen. Beispielsweise durch dominantes Auftreten von AfD-Abgeordneten im Kommunalparlament und durch Bedrohung und Gewalt. Ein Blick in die Statistik zeigt, in welchem Ausnahmezustand sich die demokratische Zivilgesellschaft hierzulande momentan befindet. Im vergangenen Jahr meldete das Bundesinnenministerium einen neuen Höchststand rechtsextremer Straftaten. Allein bis zum 30. November wurden 33.963 Delikte verzeichnet. Ein Anstieg von über 17% im Vergleich zum Vorjahr. In Sachsen schossen die Zahlen im Zuge der Landtagswahlen auf ein neues Rekord hoch. Im Mittel wurde 11-mal pro Tag eine rechtsmotivierte Straftat verübt. Das starke Abschneiden der AfD bei den Wahlen demonstrierte erneut die Akzeptanz von rechtsextremen Gedankengut. Viele Täter dürften sich dadurch zu den Angriffen ermutigt gefühlt haben. Opferberatungsstellen warnten bereits im Vorfeld der Wahlen vor diesen Verhältnissen, auch in Thüringen und Brandenburg. Die Stoßrichtung der eskalierenden Gewalt zeigt dabei zunehmend in Richtung demokratische Zivilgesellschaft. So stiegen in Sachsen im Jahr 2023 neben rassistisch motivierten Taten insbesondere Attacken auf Personen stark an, die sich politisch gegen Rechtsextremismus positionieren oder kulturell von der Norm abweichen. Auch in Thüringen verfestigte sich eine sehr hohe Bedrohungsrate gegenüber demokratisch engagierten Menschen. Insbesondere organisierte Neonazis nehmen vermehrt politische GegnerInnen ins Revisier, um den öffentlichen Raum von Rechts zu besetzen und ihre regionale Dominanz zu stärken. Besonders deutlich ist das im Bereich der Jugendkultur. Viele der rechten Täter sind jung. Neben Vandalismus richten sie sich mit Beleidigungen und Bedrohungen gezielt gegen Jugendliche wie Punks und SkaterInnen, die als links gelten. Das Radikalisierungspotenzial dieser Generation lässt sich laut Radwan häufig auf die Primärsozialisation im Elternhaus zurückführen. Die Eltern der heutigen Teenager waren oft in den 1990er Jahren selbst jung und wurden durch den nationalistisch und rassistisch dominierten Diskurs der Baseballschlägerjahre geprägt. Verstärkt durch die Sekundärsozialisierung in Vereinen und Schule, aber auch durch Gleichaltrige, kann es zu einer Radikalisierung kommen. Dieser Prozess ist längst in vollem Gange. Gerade im ländlichen Raum schüchtern rechte AkteurInnen nicht nur die demokratische Zivilgesellschaft ein, beschmieren beispielsweise im sachsen-anhaltinischen Halberstadt ein kulturelles Zentrum mit Hakenkreuzen oder bedrohen im brandenburgischen Strausberg Teilnehmende einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des NS mit einem Messer, sondern versuchen auch, die Lücken an soziokulturellen Angeboten selbst zu füllen. So richtet sich die neonazistische Kleinstpartei Der Dritte Weg mit Treffpunkten, Nachhilfe, Kampfsporttraining und einer eigenen Jugendorganisation gezielt an junge Leute im Landkreis Zwickau, in dem auch Limbach-Oberfrohna liegt. In Arnsdorf bei Dresden unterwanderten Rechte schon vor Jahren die dort ansässigen Vereine. Wenn als Folge dieser Einflussnahme vor allem von rechts dominierte Räume, Freizeit und Alltag vieler junger Menschen prägen, verstärkt das die Anziehungskraft der extremen Rechten und beschränkt gleichzeitig die Freiheit derjenigen, die von rechts diskriminiert, bedroht oder angegriffen werden. Der Wahlerfolg der AfD, vor allem im Osten, wird diese Dynamiken voraussichtlich noch beschleunigen. Das legt auch das thüringische Sonneberg nahe, wo rechte Gewalttaten in die Höhe schnellten, nachdem im Juli 2023 zum ersten Mal ein AfD-Kandidat das Amt des Landrats errang. Und nicht nur auf der Straße wird die demokratische Zivilgesellschaft attackiert. Auch politisch delegitimiert die AfD ehrenamtliche Vereine und Initiativen, schikaniert sie juristisch und setzt sich dafür ein, deren Förderung zu kürzen. Denn gerade die prekäre, oft nur Jahr zu Jahr belegte Finanzierung der Projekte macht die demokratische Zivilgesellschaft angreifbar. Exemplarisch für diese AfD-Strategie stehen die Attacken auf das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das zivilgesellschaftliche Initiativen und Vereine fördert, die sich für Demokratie und gegen Extremismus engagieren. Ging es nach den Plänen des AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider, würde man in der Kulturpolitik Sachsen-Anhalts alle Programme, die mit diesem Programm Demokratie leben zusammenhängen, streichen. Im Januar brachte auch die bayerische AfD-Landtagsfraktion einen Antrag ein, der die Landesregierung aufforderte, sich für einen sofortigen Stopp des Bundesprogramms einzusetzen. Und auch AfD-Landrat Robert Sesselmann versuchte in Sonnenberg, eine vergleichsweise geringe Eigenbeteiligung des Landkreises zu unterbinden und so die dortigen Projektfinanzierungen durch Demokratie leben zu kappen. Bislang sind diese Angriffe an fehlenden Mehrheiten im Sonneberger Kreistag wie im Bayerischen Landtag gescheitert. Die bayerische CSU lehnte den AfD-Antrag noch entschieden ab. Der Abgeordnete Gerd Hopp nannte das Förderprogramm eine zentrale Säule der Bundesregierung im Einsatz gegen alle Formen von Extremismus. Doch gerade in der Union bröckelt diese Überzeugung mehr und mehr. In der 551 Fragen umfassenden Kleinen Anfrage zur politischen Neutralität staatlich geförderter zivilgesellschaftlicher Organisationen heißt es, auch erscheint zweifelhaft, dass etwaige Förderprogramme, die die betroffenen Vereine in ihrer gemeinnützigen Arbeit unterstützen sollen, ihren Zweck erfüllen. Das einzig genannte Beispiel: Demokratie leben. Im ostdeutschen Salzwedel stimmte die CDU im März bereits mit der AfD gegen das vom Bund bewilligte Programm. 90.000 Euro jährlich fehlen nun bis 2033 für demokratische Jugendarbeit. Auf der Suche nach Einsparungen nimmt die CDU explizit die Demokratieförderung ins Visier. Der Haushaltspolitiker Matthias Middelberg antwortete auf die Frage, wo die Union zu kürzen gedenke: Das ist dieses Programm Demokratie leben, wo wir exemplarisch genannt wirklich große Probleme haben, weil wir nicht erkennen können, dass das Geld da irgendwie zweckmäßig eingesetzt wird. Middelberg folgt damit nicht nur inhaltlich einem Kernanliegen der AfD, sondern auch seine Argumentation ähnelt jener Partei. Wenn diese im Bayerischen Landtag moniert, das Programm sei zu intransparent und werde seinem Ziel nicht gerecht. Dabei würde die Kürzung öffentlicher Mittel der Demokratieförderung gerade den Osten treffen und damit jene Teile der Zivilgesellschaft, die unter beispiellosem Druck von rechts außen stehen. Nur 7% aller 24.000 Stiftungen der Bundesrepublik sind in den ostdeutschen Bundesländern angesiedelt. Verglichen mit Westdeutschland gibt es in den längst nicht mehr neuen Bundesländern weit weniger große Unternehmen oder privates Vermögen, die finanzielle Lücke, die die Union zu reißen erwägt, füllen könnten. Hinzu kommt, dass sich die AfD in den kommenden Wahlen voraussichtlich noch mehr Einfluss sichern kann. Eine nachhaltige Förderung über Bundesmittel, unabhängig von Land und Kommune, wäre für viele Projekte dann eine der wenigen Möglichkeiten, Demokratiearbeit überhaupt noch zu finanzieren. Das von der Ampel geplante Demokratiefördergesetz, das am Widerstand der FDP scheiterte, hätte diese Chance geboten. Auch wenn das Vorhaben nun in weiter Ferne erscheint, eine solche Finanzierung zu sichern, wäre die Aufgabe der neuen Bundesregierung. Denn dass ein Erstarken des Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus in Ostdeutschland zu Recht beklagt, gleichzeitig aber die rechte Raumnahme dorthin genommen wird, ist ein politisches Versagen. Spätestens nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wenn möglicherweise die AfD dort die Landesregierung stellt, wird das auch die Bundespolitik nicht länger verdrängen können. Bis dahin spürt es vor allem die engagierte Zivilgesellschaft vor Ort, zum Beispiel in Limbach-Oberfrohna, wo junge Menschen für den Erhalt alternativer soziokultureller Räume sogar einem Brandanschlag trotzten und damit demokratische Grundlagen verteidigen. Jeden Tag. Abschließend wollen wir mit dem Freitag der überregionalen Wochenzeitung aus Berlin, die seit 1990 aus dem Sonntag und der Wochenzeitung einer ost- und westdeutschen Zeitung sich gegründet hat, einen Artikel vorstellen, der die KI einordnet, und dieser ist erschienen am 27. März. Der größte Raubzug der Geschichte. KI, OpenAI, Google und Co. stehlen von Kreativen, um ihre Technologie zu füttern. Sie bedrohen unsere literarische Kultur. Wer mit Menschen aus dem Literaturbetrieb über KI spricht, stößt auf große Ratlosigkeit und noch größere Sorgen. Der Literaturbetrieb, das sind Autoren und Agenten, Übersetzer, Verleger und Lektoren, Buchhändler und natürlich LeserInnen. Diese und viele andere sind mittelbar und zunehmend unmittelbar mit KI konfrontiert, wobei sich zunächst die Frage stellt, was zum Teufel ist eigentlich künstliche Intelligenz? Wenn Sie ChatGPT fragen, lautet die Antwort: Künstliche Intelligenz bezeichnet die Fähigkeit von Maschinen oder Computersystemen, menschenähnliche Intelligenzleistungen zu erbringen. Dazu gehört das Erkennen von Mustern, das Verstehen von Sprache, das Treffen von Entscheidungen, das Lösen von Problemen sowie das Lernen aus Erfahrungen. Die Anforderungen sind also eher niedrig. Weshalb müssen wir uns trotzdem sorgen, dass KI der Anfang vom Ende menschlicher Kultur sein könnte? Dazu muss man sich ansehen, wo wir stehen und wohin die Entwicklung weist. Aktuell befinden wir uns am Ende des größten Raubzugs der Geschichte. Niemals wurden so viele Menschen so schamlos bestohlen wie in den zurückliegenden 3 bis 5 Jahren. OpenAI, Google, Meta und Co. haben das gesamte Wissen der Menschheit genutzt, um ihre Technologie damit zu füttern. Millionen literarischer Werke wurden ausgelesen, ihr Inhalt wurde verarbeitet, ohne dass irgendjemand die Urheber gefragt oder ihnen gar etwas dafür bezahlt hätte. Und das, obwohl mithilfe ihrer geistigen Leistung Milliardenwerte erschaffen wurden. Nachdem sie den Autoren ihre Arbeit aus der Vergangenheit gestohlen haben, sind die Tech-Konzerne nun nicht nur im Begriff, sondern auch imstande, ihnen überdies die zukünftigen Lebensgrundlagen zu entziehen und mit ihnen vielen anderen Teilnehmern des Literaturbetriebs. Tatsache ist, dass es inzwischen Tutorials gibt, wie man mit KI sein eigenes Buch schreiben kann. Man braucht dazu weder Fantasie noch schriftstellerische Fähigkeiten. Wer heute in der Lage ist, den Weg zu einer Tastatur zu finden, kann schon Autor werden. Ein paar Klicks, ein paar müde Befehle und fertig ist der Jahrhundertroman. Man muss sich das Zeug nicht einmal selber durchlesen. Lektorat und Korrektur erledigt die Maschine, für den lästigen Rest gibt es Leser. Nachdem die Übersetzungsbranche ihren digitalen Tod bereits ins Auge sieht, weil Programme wie DeepL in Sekundenschnelle von einer Sprache in die andere übertragen, wofür studierte Übersetzer Monate brauchen, sind als nächstes die Autoren dran, die Sprecher von Hörbüchern, die Illustratoren. Kein Gewerk in der Buchbranche, das nicht betroffen wäre. Wenn wir aber mal von den weinerlichen Kulturschaffenden absehen, macht es was? Kann es mir nicht einfach egal sein, ob mein Buch dem Hirn eines genialistischen Menschen entsprungen ist oder der brillanten Rechenleistung eines Computers? Wer sich vorstellen kann, in einem Restaurant zu essen, in dem künstlich erzeugte Zutaten von Maschinen zubereitet und serviert werden und zwar abgestimmt auf seinen individuellen Geschmack, aber halt ohne Koch und Kellner, der darf jetzt sagen, nein, es macht nichts. Denn Literatur ist geistige Nahrung. Wenn wir ihre Zubereitung dem Algorithmus anvertrauen, werden wir immer das bekommen, was uns schmeckt. Aber es wird nie wieder etwas wirklich Neues geben. Stellen wir uns vor, KI hätte die Malerei im Jahr 1900 gekapert, so wie sie jetzt dabei ist, die Literatur zu kapern. Es hätte nach dem Impressionismus nichts Neues mehr gegeben. Kein Expressionismus, keine Moderne, keine Postmoderne. Denn der Algorithmus kann nur verarbeiten, was schon war, und er wird immer den wahrscheinlichsten Weg gehen. Der wahrscheinlichste Weg ist, dass allen gefällt, was allen gefällt, bloß keine Experimente. Die Tech-Konzerne haben die literarische Welt ausgesaugt. Ihr Ziel ist es, die Maschine an die Stelle des kreativen Menschen zu setzen. Wie wenig dieser Mensch ihnen wert ist, haben sie mit ihrem Raubzug gezeigt. Wer glaubt, KI könne die Kultur substanziell bereichern, missversteht das Konzept seiner Schöpfer. Es geht nicht um den Menschen und um sein Leben, es geht ums Geld. Wer bei diesem Spiel mitspielt, kann auf Dauer nur verlieren, denn am Ende gewinnt im Casino immer die Bank. Und die Bank sind die KI-Firmen. Das war der linke Medienspiegel im April. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblogs.org. Und tschüss.